Paulus aber wandte sich an das Synhedrium und sprach: Ihr Männer und Brüder, ich habe meinen Wandel in ganz lauterem Gewissen in Gottes Ordnung geführt bis auf diesen Tag. Der Hohepriester Ananias aber hieß die Nebenstehenden ihn auf den Mund schlagen. Da sprach Paulus zu ihm: Dich wird Gott schlagen, du getünchte Wand, du sitzest da, um mich nach dem Gesetze zu richten, und heißest mich schlagen wider das Gesetz. Die Nebenstehenden aber sagten: So schmähest du den Hohenpriester Gottes? Und Paulus sagte: Ich wusste nicht, Brüder, dass es der Hohepriester ist, denn es steht geschrieben: Du sollst einen Oberen deines Volkes nicht schmähen. Da aber Paulus wusste, dass ein Teil Sedduzäer da sein, der andere Pharisäer, so rief er im Synhedrium: Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäersohn, wegen der Zukunftshoffnung und der Auferstehung der Toten bin ich beschuldigt. Da er aber dies sagte, brach Streit aus zwischen Pharisäern und Sedduzäern, und in die Versammlung kam Zwiespalt. Denn die Sedduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, keine Engel und keine Geister, die Pharisäer aber nehmen das eine wie das andere an. Es entstand aber ein großes Geschrei, und einige der Schriftgelehrten von der pharisäischen Partei standen auf, verstritten sich und sagten: Wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Wenn aber ein Geist zu ihm gesprochen hat, oder ein Engel. Da aber der Streit heftig wurde, fürchtete der Oberst, Paulus möchte von ihnen zerrissen werden, rief eine Abteilung Truppen herbei und befahl ihn, ihren Händen zu entreißen und ihn in die Burg zu bringen. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu ihm und sprach: Sei getrost, wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so sollst du auch in Rom zeugen. Nach Tagesanbruch aber rotteten sich etliche Juden zusammen und verschworen sich nicht zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung machten. Die gingen zu den Hohenpriestern und den Ältesten und zeigten an: Wir haben uns feierlich verschworen, nicht zu genießen, bis wir den Paulus getötet haben. Jetzt also wendet ihr mit dem Synhedrium euch an den Obersten, dass er ihn zu euch herunterschaffen möge, da ihr seine Angelegenheit genau untersuchen wollet, wir aber sind bereit, ihn unterwegs umzubringen, auch wenn es das Leben kostet. Der Schwestersohn des Paulus, der von dem Anschlag hörte, suchte Einlass in die Burg und berichtete es dem Paulus. Paulus aber rief einen der Hauptleute herbei und sagte: Führe diesen jungen Mann zu dem Obersten, er hat ihm etwas zu melden. Der also nahm ihn und brachte ihn zu dem Obersten und sagte: Der Gefangene Paulus hat mich gerufen und gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu bringen, weil er dir etwas zu sagen habe. Der Oberst aber nahm ihn bei der Hand, ging mit ihm zur Seite und forschte: Was ist es, das du mir zu melden hast? Er aber sagte, dass die Juden sich verabredet haben, dich zu bitten, du mögest morgen den Paulus in das Synhedrium herunterschaffen, als gelte es, das Genauere über ihn zu erkunden. Da traue ihnen nicht, denn es stellen ihm mehr als 40 Männer von ihnen nach, die sich verschworen haben, nicht zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet, und eben jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da entließ der Oberst den jungen Mann, nachdem er ihm befohlen, gegen niemand auszusagen, dass du mir dieses angezeigt. Und dann rief er zwei von den Hauptleuten und sagte: Halte 200 Soldaten bereit, nach Caesarea zu marschieren, ebenso 70 Reiter und 200 Lanzenträger, von der dritten Nachtstunde an, auch lasset ein Tier bereithalten, dass man den Paulus aufsitzen lassen und ihn unversehrt zu dem Statthalter Felix bringen kann. Und er schrieb einen Brief des Inhalts: Claudius Lysias, dem hochgeehrten Statthalter Felix seinen Gruß. Diesen Mann haben die Juden ergriffen und waren im Begriff, ihn zu töten, als ich mit den Truppen dazu kam und ihn befreite, da ich erfuhr, dass er ein Römer ist. Und da ich beabsichtigte, den Grund ihrer Anklage gegen ihn zu erfahren, brachte ich ihn in ihr Synhedrium. Da fand ich, dass er verklagt worden wegen Streitigkeiten über ihr Gesetz, aber keine Klage gegen ihn vorlag, die den Tod oder Gefängnis verdient. Da mir aber enthüllt wurde, dass von ihnen ein Anschlag auf den Mann ausgeführt werden sollte, beeile ich mich, ihn dir zu schicken, und habe die Ankläger mit ihrem Vorbringen über ihn an dich gewiesen. Die Soldaten nun holten den Paulus nach dem erhaltenen Befehl ab und brachten ihn bei Nacht nach Antipatris, am folgenden Tage aber kehrten sie in die Burg zurück, indem sie es den Reitern überließen, mit ihm weiterzuziehen. Diese übergaben nach der Ankunft in Caesarea den Brief dem Statthalter und lieferten den Paulus an ihn ab. Der Statthalter aber, nachdem er es gelesen, fragte, aus welcher Provinz er sei, und da er erfuhr, aus Kilikia, sagte er, ich werde dich verhören, wenn deine Ankläger auch eingetroffen sind, und befahl, ihn im Prätorium des Herodes in Gewahrsam zu halten,